zum Verfall. Und der Verfall gehört zu mir. Ein bisschen früher. Damals wusste ich nicht, warum dies mit mir geschieht. Doch jetzt, wo ich hier bin, weiß ich, wo ich hingehöre. Ich gehöre zum Verfall. Fahrt hinführt. Doch ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr mal da. loud on your car like bullets on tin. Oh, and it's raining again. Open the door and pulling me in. Sadness like water raining down, raining down, raining down. Oh, yeah. Sadness like water raining down, raining down. Raining down.